super billig ab 5 Cent telefonieren. Fernsprecher Sanderstraße 6 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Aufschrift auf einer Tafel mit der Überschrift Unser Angebot. Diese Tafel gehört zur Gaststätte Mittelpunkt und dort gehört zum Sonderangebot der Woche einmal Jim Beam, 2 Zentiliter, 1,50 Euro, sowie ein Bier der Firma Schelz oder Schelz, 0,3 Liter, 1,30 Euro. Ansonsten zur Ausrüstung der weiteren Umgebung gehört ein orangefarben gekleideter Herr der Berliner Müllbeseitigungsbetriebe, der hier eine Mülltonne in Höhe Sanderstraße 4 einsammelt oder abholt, sowie eine Dame, die hier mit einem Besen bewaffnet vor dem ACTA-Salon, dem Epilierstudio, Laub zusammenkehrt. Ansonsten hier in der Sanderstraße keine besonderen Vorkommnisse. Aber